The Russians always freezing. The most common. I think they're just used to freezing to be good everywhere. Wo immer ein Russe ist, da friert er. Diese Airliner ist ein Russian. Roger! Alles Roger? Wieder in Berlin. Der Pelz. Die Maus im Pelz. So. Also noch ein paar neue, also nochmal frohe Ostern. Wie oft kann man das noch sagen? Morgen auch noch, ja? Auch noch Montag auch? Morgen ist dann wirklich frohe Ostern. Oder fröhliche irgendwas. Durchgeschossen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, man soll alles genießen. Jetzt Heuschnupfen geht doch gar nicht. Pollenflug, aber ist doch kein Heu. Ja, irgendwelche Pollen halt. Schneepollen. Grasschnupfen. Schneepollen. Schneeflöckchen. So. Alle eingerichtet. Alle bereit zum. Ja, gut. So, wer hat eine Frage? Wir haben wieder kein Thema. Aber Ostern ist ja ein ganz großes Thema. Jupp hängt wieder. Was? Wer wurde klein gehalten? Das Thema Ostern. Ja, die bisher waren noch nicht so. Rumgeeiert. Über das Thema geeiert. Eieiei. Russische Eier. Oder nennen wir die verlorene Eier? Ja, wir sind ja hier im Kreuzberg. Obwohl, dies hier ist fast schon Neukölln. Man weiß immer nicht. Kreuzköln, das ist jetzt. Hasenheide. Das passt aber auch zu Ostern. Wieso noch nicht gesehen? Ich wollte es fragen. Zusammenhänge? In Beziehung zur Hase. Ich glaube, ich will immer nicht akzeptieren, dass alles vorgestellt ist. Ja, ich würde auch nicht akzeptieren. Was? Das akzeptiere ich auch nicht. Aber es. Das ist alles, also was mir im Relativen passiert, ist vorbestimmt? Könnte man annehmen. Was ich arbeiten werde, wie ich treffen werde, ob ich Kinder kriegen werde. Ja, das Wichtigste ist vor allen Dingen vorbestimmt, dass du irgendwann mal weg bist. Das ist eigentlich das Wesentliche. Und dazwischen passiert irgendwas. Das ist auch alles vorbestimmt? Ja, aber das ist schon mal das Wesentliche, dass irgendwann ist das vorbei mit ja. dir da. Ja. Also darauf kommen wir uns einigen. Ja. Und alles, was sonst davor passiert, möglicherweise auch. Das war jetzt vorbestimmt. So möglicherweise. Aber was würde es ausmachen, wenn es nicht vorbestimmt wäre? Würde es dann nicht trotzdem kommen, wie es kommt? Die sind weniger heftig. Nein, ich meine es jetzt ernst. Was wäre die Konsequenz daraus, wenn es jetzt nicht vorbestimmt wäre? Würde es dann nicht genauso kommen, wie es kommt, als wenn es vorbestimmt ist? Also. Ich denke, man kann irgendwas noch tun. Ja, aber würdest du dann was anderes tun? Ja, ich finde es jetzt wirklich mal, was wäre der Unterschied, ob oder ob nicht? Was würdest du dann anders tun, wenn es jetzt nicht vorbestimmt wäre? Ja, doch, möglicherweise würde ich anders entscheiden. Ja, was denn? Ja. Damals entschieden, vielleicht. Ja, hätte geht nicht. Hätte ist zu spät. Hätte. Bitte? Aber es hätte wenigstens kein schlechtes Gewissen. Wenn es nicht vorbestimmt ist, hast du. Wenn es vorbestimmt ist, hast du nicht. Genau. Aber was macht das für einen Unterschied? Spekulierst ständig noch rum. Ich hätte vielleicht und könnte vielleicht und spekuliere vielleicht. In welcher Lotterie spielst du überhaupt? Du denkst, wenn es alles vorbestimmt ist, habe ich einen Sechser richtig? Sechs im richtig? Oder habe ich den Richtigen geheiratet? Oder wenn es vorbestimmt ist, dann habe ich immer den Falschen, aber ich konnte ja nichts dazu. Aber wenn es nicht vorbestimmt ist, dann habe ich wirklich falsch geheiratet. Nein, dann habe ich ja richtig geheiratet, wenn es vorbestimmt ist. Denkst du? Ja. Du würdest eh den geheiratet haben, ob das jetzt vorbestimmt ist oder nicht. Es ist immer der Falsche. Heiraten ist immer falsch, das sage ich dir. Ja. Also, ob du dann den richtigen falsch heiratest oder den falschen falsch heiratest. Es bleibt falsch. Dass man überhaupt auf der Welt ist, ist schon falsch. Dass man geboren wird, ist falsch. Das wird schon mit lebenslänglich bestraft. Und Todesstrafe obendrauf. Es fängt falsch an und dazwischen gibt es nur Falschheit. Alles falsche 50er, die manemat werden wollen. No. Also, wenn alles eh von vornherein falsch ist, wen kümmert, ob es vorbestimmt falsch ist oder nicht vorbestimmt falsch ist? Falsch bleibt falsch. Dann ist auch vorbestimmt falsch. Oder nicht vorbestimmt falsch. Der was? In Einzelheiten, in Kleinigkeiten ist es ja manchmal. Ja, in Kleinigkeiten bist du großzügig, ne? Ja. Kleinigkeiten kann sie noch verkraften. Ja. Beim Großen und Ganzen? Alles falsch. Ja. Manchmal im Kleinen hat man ja Glück. Hat man Glück. Ja, man verpasst den Zug, man verpasst den Bus nicht. Oder man verpasst den Bus und der hat einen Unfall. Ja, manchmal läuft es auch gut, aber manchmal. Aber mehrheitlich. Was ist da denn los? Klingelt's. Nee, also wenn es schon falsch ist, geboren zu sein, was, ob das jetzt vorbestimmt ist, was danach kommt oder nicht, es bleibt und ist falsch. Von vornherein. Dass es einen gibt, ist schon falsch. Und ob das dann vorbestimmt ist, was daraus entsteht oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Falsch vorbestimmt ist auch falsch nicht vorbestimmt. Falsch. Nur das ist zu spät, das ist vor allen Dingen. Wenn man jetzt noch ein ruhiges Gewissen haben will, weil man möglicherweise erkennt und versteht, es ist ja alles vorbestimmt, kann ich mich ja auf mein zurücklehnen und sagen, ich habe ja keine Schuld. Ich bin dumm, aber ich habe ja keine Schuld. Alles dumm gelaufen, aber war halt nicht vorbestimmt, dass ich schlau wurde. Das habe ich jetzt verstanden. Das wäre dann Teil der Vorbestimmung. Wer? Das wäre ja dann Teil der Vorbestimmung. Das, was immer da passiert. Ich habe keine Ahnung von Vorbestimmung. Ja, es müsste dann ja Teil sein. Welches Teil? Das, was du gerade gesagt hast. Das ist Ersatzteil. Das Ersatzteil ist vorbestimmt. Falle. Nein, ich will darauf hinweisen, es ist alles Konzept. Alles ein Konzept aus der ersten falschen Annahme, dass es wen gibt, der dann wissen will, ob alles vor oder nicht vor. Es fängt falsch an und alles, was der dann versteht, ist falsch. Ist schon ein falscher Versteher da, der was Falsches versteht. Und wenn der denkt, er versteht richtig, dass alles vorbestimmt ist, dann ist es auch falsch. Was falsch anfängt, setzt sich falsch fort. Da gibt es nichts Richtiges. Manche laufen damit rum, ist alles irgendwas. Das ist man gut zu verkaufen vielleicht. Oder manche schreiben Bücher drüber, das ist alles. Aber es wird deshalb nicht richtiger. Alles, was man sagen kann, ist falsch. Jede Idee von vor oder nicht vorbestimmt, für wen? Wer ist interessiert daran? Schon der interessiert, das ist falsch. Das Interesse ist falsch. Und was hat man davon? Was ist der Vorteil, wenn ich das weiß? Alles das ist Nachteil. Dass es überhaupt einen gibt, der einen Vorteil braucht, ist falsch und ein Nachteil. Und der einen Vorteil hat, wenn er versteht, alles ist vorbestimmt, dass er dann ruhiger schlafen kann, ist ein Nachteil, weil es einen gibt, der schlafen muss. Ja, das ist Karneval. Falsch. Karne falsch. Karne falsch. Falsches Fleisch. Das ist neu. Nicht, dass du sagst, du siehst mal nichts Neues gewesen. Finde ich gut. Gerne Fleisch. Falscher Hase. Russische Eier, ja. Ja. Meinst du, es ist einfacher, Deutscher zu sein, wenn es vorbestimmt ist? Es ist eigentlich immer nur die Idee oder der Intention, dass man sich einfach machen möchte oder bequemer oder angenehmer, dass man etwas annehmen kann. Weil man, wenn es nicht vorbestimmt ist, wenn man wirklich einen freien Willen hat, dann wäre es ja unerträglich. Dann hätte man ja selbst Schuld. Und nein, das ist Gottes Wille. Oh, ja, dann ist natürlich alles super. Dann kann ich ja weitermachen wie bisher. Habe ich die Absolution? Die Priester, Advaita Priesterschaft erreicht? Dann kann ich machen, was ich nicht will. Ja, stricken wir uns eine gute Ausrede. Ich gehe jetzt fremd, aber ich sage meiner Freundin, das war vorbestimmt. Gott wollte das so. Ich kann sie nicht sagen, weil sie geht zum gleichen Guru. Die muss das verstehen. Die geht auch fremd und sagt, ja, gleiche Vorbestimmung. Stimmt's ja wieder. Hauptsache man hat den gleichen Guru. Dann geht's vielleicht. Hauptsache, außer es gibt der andere sagt das Gegenteil. Dann gibt's aber abends im Bett Krieg und Frieden. So, ja, was ist mit der Vorbestimmung jetzt? Ja. Und was würde es bedeuten, wenn es das eine und das andere oder wie auch immer, was würde das für, was bringt's? Wer braucht ein ruhiges Gewissen? Wer muss dadurch glücklich werden? Was ist das für ein Glück, was bestimmt ist, dass du verstehst, dass alles vorbestimmt ist? Glaubst du eh nicht dran. Du erfährst genau das Gegenteil, aber glaubst an was anderes. Aber es ist gelesen und das hat einer sehr deutlich vertreten können. Also ich kann jetzt genau das Gegenteil sagen von dem, was ich vorher gesagt habe, und es stimmt auch nicht. Aber das ist die Freude. Es stimmt nichts, stimmt, nicht stimmt. Alles ist falsch. Richtig. Du kannst sagen, was du willst. Ist alles bla, bla, bla, bla, bla, bla. Leere Worthülsen, die im Brackwasser der Beliebigkeit herumschwimmen. Was hat's da auf den Schimmelreiter? Ich mach die Brille jetzt. Seitdem sie die Brille aufhat, hat sie einen Durchblick. Vorbestimmt. Vorsicht, das nennt man Vorsicht. Und wenn man in den Spiegel guckt, Rücksicht. Auf andere oder auf sich selbst? Okay. Ja, hat er noch. Wie ist denn so die Stimmung, Carlo? Was? Wie ist denn die Stimmung? Schwer. Schwer ist ein bisschen. Was? Ach, schwer? Nö. Vielleicht vom Essen. Ansonsten ist eigentlich alles möglich. Alles ist in. Unvorhersehbar. Es kann sich in jede Richtung drehen. Der Wind bläst nicht, das ist gefährlich. Immer wenn es kein Wind ist, dann kann es ganz schlimm werden. Du musst nun selber blasen. Das kennst du. Die Ecke ist. Naja. So, dann haben wir noch irgendeine Ikone der großen Religionswissenschaften, philosophischen Thesen, die wir uns auseinandernehmen können. Gibt doch so einige, oder? Die uns so durch die letzten, was auch immer, Sucherjahre getrieben haben, angeboten wurde. Wir lassen uns ja viel bieten, oder? Nicht. Ja, noch Fragen? Günther Grass. Was soll der Scheiß denn jetzt? Na, darf ich mal was fragen? Also, ist ja dieses Jetzt, um Herrn Tolle auch mal wieder zu zitieren. Wo ist denn das Jetzt? Ja, das frage ich dich. Wenn die Entscheidung. Wenn ich jetzt, ja. Was du am ersten Tag, also als ich da war, sagtest, dass die Entscheidung nach dem kommt, es ist davor schon entschieden. Dann gibt es doch eigentlich auch. Der Entscheider nimmt die Entscheidung für sich, nachdem die Entscheidung schon getroffen ist. Also praktisch gesehen. Praktisch hat er nichts entschieden. Bitte? Praktisch hat das keiner entschieden. Es gibt keinen Entscheider, weil der Entscheider später ist als die Entscheidung. Das meine ich, aber dann gibt es ja auch kein Jetzt. Das meine ich auch. Hängt ja immer wieder weg. Jetzt ist zu spät, weil das Jetzt, was da fährst, ist schon zu spät, ist schon weg. Ja. Es gibt gar kein Jetzt. Eben, dann gibt es gar kein. Nee, wo soll das sein? Kaum merkst du es jetzt und bist schon wieder weg. Dann sag natürlich, das ist auch das Jetzt. Ach, wann ist denn nicht jetzt? Aber verbleibe da. Ich verstehe das nicht. Das ist mir echt zu hoch. Nicht ab in die Ecke, ab ins Jetzt. Oder ist es zu schwer? Dann wunderst du dich mal, bin ich jetzt im Jetzt? Oder bin ich nicht im Jetzt? Habe ich es wieder verpasst? Habe ich wieder nicht gemerkt? Oh. Also auch das ist, wenn man es wirklich auseinander nimmt, bleibt nichts übrig. Es ist auch nur ein Die Antwort ist blowing in the wind. So. Aber das sind jetzt. Tür zu. Sonst kriegt deine Mutter wieder Schläge. Kaum kommt ein Kind rein, alle Aufmerksamkeit auf den Ball. So. Nee. Ich nenne sie immer Kondomwerbung. Aber manche erwachsen auch. Im Mann nur. Ich meine, wenn Männer Kinder kriegen müssten, dann hätten sie bestimmt eher ans Kondom gedacht. Dann wären wahrscheinlich schon ausgestorben. Dann hätte ich keine Menschheit mehr. Naja. Ja, noch eine Frage zu Eckhart vielleicht. Der heißt ja Ulrich. Ulrich? Ja, der hat nur Eckhart angenommen. Von Meister Eckhart, so als Kniefall. Ulrich Tölle heißt er eigentlich. Ach so, ist er auch nicht. Aber als Ulrich Tölle und die Kraft ist jetzt, wäre es nicht so. Ulrich Tölle, the power of Mao. Hört sich gut an. Der Ulrich. Ulrich, der Wagen bricht ohne Räder, fährt er nicht. Auch im Jetzt nicht. Na gut. Ja, noch irgendwen, den wir... Aber er ist nett. Es ist echt schlimm, er ist zu nett. Er ist echt zu nett. Ich war mal mit, so, ich glaube vor 10 Jahren war ich mit, in Hamburg, war ich mit dem Essen da und seiner, war ich die Freundin. Und er ist echt zu nett. Ich habe echt Schwierigkeiten, über ihn herzuziehen. Sonst habe ich kaum Schwierigkeiten damit. Aber ihm habe ich immer so ein kurzes, muss ich mich überwinden. Aber ich schaff's. Er ist auch so politisch korrekt, das ist unerträglich. Ein Interview in Australien, da haben sie ihn gefragt, hat tolle, sie haben, wie viel haben sie bisher verdient? Ja, so zwischen 3 und 6 Millionen. Und was machen sie mit dem Geld? Ja, wir denken gerade an eine Foundation. Natürlich politisch am korrektesten geht gar nicht mehr. Mehr korrekt geht gar nicht mehr. Wir denken gerade noch eine was auch immer, gemeinnütziges irgendwas. Das ist natürlich dann, da verstummt jeder. Was für ein guter Mensch. Kaufen wir noch ein paar Bücher. Ich meine, ich hätte da gesessen, hätte gesagt, was geht dich der Scheiß an, was ich mit meinem Geld mache. Dann würde jeder sagen. K&K-Gesellschaft ist das. Himmel, Himmel. Platon, du hast was von Eckhart noch. Hast du mir vorhin gedroht mit. Ja, aber was der damit verkaufen wollte, wenn er sagt, dass, würde er damit verkaufen, dass in jetzt Glückseligkeit ist? Oder was wollte er mit dem jetzt? Frag ihn doch. Warum fragst du mich so einen Scheiß? Ich soll dann Eckhart Tolle erklären. Das ist noch, das macht mich dann richtig. Dann überwinde ich mich ganz stark. Aber du schaffst es gar nicht. Ja, ich schaff's doch noch. Es ist, jetzt muss man nur seine Freundin, die macht jetzt, die sitzt da und kommt dann rein und macht die Vorträge. Kim, meine Freundin Kim sitzt dann und kommt so rein. Ich habe ein Video, ein YouTube, kommt rein, setzt sich hin. It's now, isn't it? Ich dachte, Kim. Wirklich. It's now, isn't it? Oh. Meine kleine Banane setzt sich hin und sagt, es ist, ist es nicht jetzt? Jetzt geht's los. Man muss es wirklich lustig nehmen, sonst ist es wirklich nicht zu ertragen. Now later. Ist es so 10 years after und 10 years later? Und 10 years after. After ist auch gut. Afterlife. So, jetzt aber ran. Jetzt haben wir schon die Vorbestimmung hinter uns, das Jetzt hinter uns. Entscheidung. Das ist ja die Vorbestimmung, da haben wir ja alles schon abgehakt. Was machen wir jetzt? Jetzt. Ich fand, Meister Eckhart hat ein schöneres Wort, das hieß Jetzigkeit. Das finde ich gut eigentlich, Jetzigkeit. Das finde ich eigentlich angenehmer, nicht das Jetzt, sondern Jetzigkeit. Gibt es trotzdem nicht. Bitte? Gibt es aber auch trotzdem. Ja, aber das finde ich als Wort schöner. Jo. Kann man ja. Jo. Der Geschmackssache. Ist so, oh, blond oder brünett? Ich bin brünett. Also blond heiratet man nicht. Also brünett auch nicht. Habe ich gehört. Blonde werden seltener geheiratet. Also heiraten sie seltener. Männer mögen, die auch geheiratet. Männer mögen Blonde, aber die heiraten sie nicht. Habe ich gehört. Habe ich gelesen. In der Bunten oder so. Ja, es gab Statistiken da. Die musste man sehen. Und die besten Blonden sind Brünette gefärbt. Stand auch da drin. Ja, wenn ihr keine Fragen habt, ich mach mal kurz. Ich amüsiere mich immer so. Heiselelöse. Ja, noch Fragen? Heidi? Heidi Klum? Hat sich auch scheiden lassen. Ha, keine Negerküsse mehr. Darf man das sagen? Nein. Darum macht es am meisten Spaß, wenn man es nicht darf. Auch Heidi Klum, keine Negerküsse mehr. Jetzt brauchst du einen Dickmann. Das jetzt ist das Siegel gebrochen. Seal. Ja. Navy. Ja, kommt. Ich fühle mich als Alleinunterhalter hier. Und ich bin erstaunt, wie gut du informiert bist in der Klatschpresse. Ich jeden Morgen erstmal NTV. Habe ich mir gedacht. Alle Kategorien durch. Erstmal Wirtschaft, erstmal die Börse. Das Geld zählt am ersten. Dann kommt Unterhaltung, Technik und dann vielleicht noch Wissen. Vielleicht noch Wissen. Vielleicht, wenn ich gut drauf bin. Was für eine Ente? Was? Ente TV. Ja, Johannes hat eine Flatrate, er geht immer noch kurz zum Emil rein und raus, weil er hat Angst, dass er sich was einfängt. Das hat er jetzt nicht verstanden. Ja, wie immer. Ja. Weil er hat auch da eine Firewall. So. Und die ist ja auf die höchste Stufe eingestellt. Da kommt nichts durch. Ja, aber nur in Bruchstücken. Nee. Bisschen. Siehst du ja, wie er aussieht. Ich bin schnittig. Wie durch den Wind gejagt. Das war der modernste Schnitt. Der modernste Schnitt. Oben nix und unten alles. Ja, das solltest du mal probieren. Sechs Fragen, bitte. Aber er will die Antworten hören. Ja, rettet uns. Ja. Total langweilig ist, wenn man sich nichts mehr vormachen kann. Ist das langweilig hier? Das habe ich mich echt gefragt. Also wenn so klar ist, alles ist nichts und alles ist nicht echt. Ich finde es lustig. Also ich kann mich nicht beschweren. Nee, das ist eigentlich die gute Gesellschaft, weil jeder hat Angst davor, was wäre, wenn nichts mehr wichtig wäre. Also. Und ich zeige hier, mach doch nichts. Ist doch super. Dann tust du einfach mal so, als wenn. Als wenn was wichtig wäre. Ja. Ruf dich irgendein Doktor an und sagt, sie haben Krebs. Ach ja. Haben Sie Krebs? Ach so. Nee, man kann aus jeder Situation was machen. Du brauchst keine Angst haben. Du kriegst den Clown eh nicht los. Ob es den jetzt gibt oder nicht gibt. Der Clown bleibt. Der Zirkus bleibt, der Clown bleibt. Die Geigen hängen hoch. Im Orchestergram spielt es sich am besten. Standgeigen. Das ist so die Front. Nee, ist keines. Macht nichts. Es geht alles so weiter. Man ärgert sich genauso bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen wie vorher. Man wird abgetastet und dann könnte ihm sofort einer hauen. Fast, also manchmal wirklich. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum ich nicht mehr so viel reisen will. Diese Abtasterei. Mann. Du musst nur den Gürtel runternehmen und da ist das nicht hinter. Da hast du eine Ahnung. Da hast du überall. Je nachdem, wie du vorziehst. Ja, dann kannst du dich ja freuen, wenn Scanner jetzt eingeführt wird. Noch schlimmer. Dann fassen sie sich nicht mehr an. Dann fassen sie sich auch noch an. Du hast keine Ahnung. Stimmt. Ja, ich auch nicht. Nee, es macht Spaß. Man regt sich genauso und noch lieber auf. Manchmal noch extremer als vorher. Dieses in Amerika ist es Road Rage, wenn man Auto fährt. Alle umbringen. Sofort. also eine Maschinengewehr vorne drauf und dann alle absäbeln. Weil man fährt als einziger gut, alle anderen sind scheiße. Das weiß man. Und die fahren alle scheiße. Nein. Der Spaß bleibt. Mach dir keinen Kummer. Was wäre, wenn... Ja, noch irgendeiner eine Angst, dass es eben, dass da irgendwas schlimmer wird? Ich habe Merkmale des spirituellen Fortschritts anzubieten. Nehme ich doch mal ein Tütchen. Welche Frage hätten Sie denn gerne? Du kriegst das Geschenk. Immer in diesem blöden Ich bin das oder was? Ja, immer noch. Les doch mal was anderes. Ich habe heute nichts anderes. Oh Mann. Ich kann auch noch. Bitte. Das hat er gesagt. Also die Merkmale eines Fortschritts sind die Freiheit von allen Ängsten, ein Gefühl von Leichtigkeit und Freude. Danke, dass du mich hast. Tiefer Friede im Inneren und unbegrenzte Energie im Äußeren. Das hat mich stutzig gemacht. Aber das ist der Papst jetzt auf dem Peters. Das andere kenne ich ja, aber unbekannt. Ja, hat das der Papst gesagt? Ja, glaube ich dir, dass da steht viel Scheiße drin. Ja. Habe ich dir ja gesagt. Schön, oder? Ja, die Banane, also die Karotte für den Esel ist perfekt ausgedrückt. Aber unbegrenzte Energie im Äußeren, ist das so? Ja, ich sag ja, die Banane ist gut geschmückt. Der Monkey Mind, also der kleine Affe in einem, ist schon ganz schön eine Affinität dafür. Innerer Friede. Energie. Viagra für immer. Was will man mehr? Ja, ist eine Werbeveranstaltung. Alles drin. Man sieht so irgendwie jünger aus. Ja, das sind solche Karotten, damit der Esel weiterläuft. Ja? Und dann immer vergleicht, wie ist es denn bei mir? Und dann merkt man, es ist noch nicht so und ich muss vielleicht doch noch mehr. Mein Mann. Da steht wirklich viel Scheiße drin in diesem Ich bin das. Mann, Mann, Mann. Ich darf gar nicht dran denken. Schnell, denk an was anderes. Aber du bringst es ja immer wieder hoch. Ja, aber du verlangst auch immer danach. Ich verlange danach? Ja, du hast eben mich wieder angeguckt. Und was so. Ich habe dich angeguckt. Verlangend. Verlangen. Jetzt langt mir das aber. Mann. Ist das schlimmer, als wenn man mit Eckhart Tolle vorliest? Doch, das ist genauso schlimm. Das war sehr ähnlich und genauso schlimm. Aber wie halt? Wer sieht das denn aus, der Übersetzer? Das kann doch nicht falsch übersetzt sein. Das kann nicht. Nein, ich weiß, ich rede ja mit einigen, die da beim Nisargadatta waren und das mitgekriegt haben, Indern, die da Dings. Sie sagen, der hat so viel Scheiß erzählt und hat so viel sich totgelacht über den Scheiß, den er erzählt hat. Dann gibt es andere, die das niedergeschrieben haben und haben das so als Bibel aufgeführt. Dann. Also ähnlich wie bei dir. Ja, als wenn du sowas aus dem Zusammenhang herausnimmst und dann hinstellst und dann auf einmal Karl hat gesagt, obwohl das nur als Witz gedacht war oder irgendwas, aber dann wird zu so einer Dogma-Geschichte rausgebürstet. Das hat er ganz sarkastisch gesagt in seinem Maruti und der Übersetzer hat es dann ernsthaft übersetzt. Wer weiß das? Wer war dabei? Keiner weiß es. Und alle, die ihn kannten, meinten, der hat so viel Witze gemacht, der wäre so lustig und hat mit Worten so gespielt, dass es keiner wusste, was er überhaupt gemeint hat. Ja, das sag ja, das ist jetzt, was ich... Das denke ich mir auch so. Da kommen wir uns näher. Aber nicht diese, boah, Diese Bibelsprüche da. Mann. Ich meine, ich habe Gott sei Dank meine Bücher auch nicht gelesen. Vielleicht steht da ja auch sowas drin. Gerade fragen, hättest du denn einen Literaturhinweis? Also ich persönlich habe vor anderthalb Jahren überhaupt nicht gewusst oder mit Advaita nichts anzufangen gewusst. Hatte den Namen Karl Renz noch nicht gehört und plötzlich war es da. Ich weiß nicht warum. Und ich merke so eine Form von, ja, ich habe das Charlotte gesagt, Besessenheit. Lesen, lesen, lesen, unter anderem auch dieses Wer bin ich? Dann habe ich mir 20 DVDs von dir bestellt. Ich gucke ich gehe auch oft daneben und gucke mir das an und denke, Mensch, tu doch was anderes. Das geht aber auch nicht. Also in deiner Karte. Nee, die Berichte kriege ich öfter. Ja. Die stehen auf und beim Bügeln, die hören, die haben das Ding auf und hören und ich sage, habt ihr das nicht mehr alle? Platon auch. Ja, ich. Das ja selbst auch. Das ist, aber ich kann, wenn ich zufälligerweise mal, wenn ich was aufnehme und muss da reingucken und muss dann denken, verstehe ich das, warum? Weil da ist irgend so ein Witzbold, der erzählt da was und man weiß gar nicht, worum es geht, aber irgendwas lacht. Man weiß gar nicht warum. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Keine Ahnung. Wenn das, was du bist, darauf anspringt, dann kann es nicht so verkehrt sein. Du weißt gar nicht warum und das ist das Beste. Ja, aber ich springe eben auch an auf ein Buch wie Wer bin ich? Ja, aber das ist von Ramana. Das ist gar nicht so schlecht. Aber dieses Ich bin das ist die schlimmste Übersetzung, die ich bisher gelesen habe. Also diese deutschen Dinger und wer, also manchmal ist wirklich nicht sehr schön. Da könnte ich dann wirklich reinhauen, was sich der Übersetzer dabei gedacht hat. Der hat nämlich seine Interpretation voll ausgelebt. Und dann wird es wirklich schlimm. So was er gerade esoterisch verstanden hat. Und dann denkt er sich, was hat Nisargadatta wirklich damit gemeint? Ich muss das mal richtig stellen jetzt. Und dann wird es wirklich eher eng. Wenn sie wirklich sich da rausnehmen könnten und das nur einfach eins zu eins übersetzen oder so, dann wäre es aber, meistens wollen sie auch noch eine Message verteilen, diese sogenannten Übersetzer mit ihrem Ritzel. Oh. Naja, nee. Also andererseits, meistens ist ja, wenn du dann hörst, früher war das gute Gesellschaft, hatte man nur, wenn man da hinging oder lesen. Aber jetzt kann man das ja durch Videos und MP3s und sowas ständig im Umfeld haben. Diese. Ja, mal das und zum Zweiten, ich weiß nicht, ich hatte ja gehofft, du kommst nach Hamburg. Ich bin einmal in Hamburg gewesen und du kommst nicht mehr nach Hamburg. Und jetzt in Berlin. Ja. Und dann ist so eine Fantasie, kommst du überhaupt irgendwann nochmal nach Deutschland? Also so nach Deutschland? Ja. Ja, das wundere ich mich jetzt auch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, also das. Hamburg gehe ich ja eigentlich nur nicht, weil ich fast abgestochen wurde. Was? Das war die schlimmste Gegend überhaupt. Eines Nachts gehe ich nach Hause, so eine Jugendgruppe, und will mich da fast auf den Bürgersteig Ding. Und nächsten Tag sehe ich in der Zeitung oder im Radio höre ich, der Nächste wurde abgestochen und liegt im Krankenhaus lebensgefährlich verletzt. Da dachte ich mir, Hamburg, Hamburg. Und wie heißt das? Ich bin einfach weggelaufen. Bin ich denn bescheuert? Das nennt man, nimm die Beine in die Hand, Karate. Solange man laufen kann, läuft man. Was soll man sich denn da beweisen vor so 20 Jugendlichen, was auch immer. Ja, aber man schläft ja weg und dann auch nicht. Ne? Doch, es hilft, solange man rennen kann. Ich kann doch gut laufen. Man muss doch nicht beweisen, dass man sich da hinstellt und ich bin jetzt da. Nein, nur. Das habe ich schon vor 25 Jahren in meiner Hochzeit im Karate, erste Dan, tralala. Ich nach Belize, sitze nachts um drei im Ding und auf einmal kloppt es und hauen die Tür ein. Stehen da zwei Meter große Neger mit dem Messer und ich vorher, also mich vorher gefragt, ach, die mache ich, pam, pam, pam, weg sind sie. Ha. Geld, ja, ja, hier, was wir heute haben. Man gut, hatte ich immer die Hälfte, hat man da, die andere Hälfte woanders, hat man schon die Hälfte hingegeben. Und dann, ja, have a good time. Okay, bye bye. Ja, ja. Ich als großer Karate. Wenn es dann soweit ist, dann weißt du gar nicht, was passiert. Keine Ahnung. Dann gebe ich aber lieber Geld hin, bevor ich mich da so ein... Hör auf. Da bin ich doch... Da bin ich doch... Da ist man Angsthase. Nein, hängt man dann schon am Leben. Wenn man hängt, mehr, man hängt mehr am Körper als am Geld. Ja, ja, ist klar. Man, ich meine, was sagt man von dem Geld, wenn man keinen Körper mehr hat? Also dann wägt man schon ab. Das muss man ausprobieren. Das ja. Das kann man nur einmal ausprobieren. Nein. Das Schöne, man muss ja nicht, man muss sich nicht beweisen, dass man der Größte unter der Sonne ist. Meine Güte. Man denkt vorher, wenn man vorher einer fragt, dann ist man der, was man macht, man weiß nie, was man machen würde. Keiner weiß Bescheid. Wenn es dann soweit ist, dann siehst du schon, was kommt. Aber nicht vorher. Nein. Man kann sich auf nichts vorbereiten. Absolut nicht. Herrlich, ne? Wo waren wir? Bei Übersetzungen. Das haben wir durch. Traue keiner über Übersetzungen. Hassen wir jetzt. Nein, darum, da gab es den Ranjit, das war ein Kollege von Nisargada, ein Mitschüler. Der hat erst angefangen zu reden, als Nisargada gestorben ist. Weil er vorher gesagt hat, lass ihn doch reden. Der sagt doch genug. Als er gestorben hat, hat er angefangen. Da war ich mal bei ihm, sagt er, ja, lest keine Bücher von toten Meistern. Es gibt noch niemals Lebendige. Das war nicht schlecht. Und du, vor allen Dingen kannst du nicht mehr fragen, was für ein Scheiß sie damit gemeint haben, wenn sie tot sind. Das ist das Schlimmste. Und dann wiederholst du den Scheiß, den sie selber nicht kapiert haben. Du kannst uns hier mal eins übersetzen. Ich? Ja. Darum sitze ich ja jetzt in Bombay, weil die ganzen Ramisch-Leute da sitzen. Dann muss ich immer übersetzen, was Ramisch damit gemeint hat. Genug mehr zu tun. Schade. Schade? Ich bin ja eh viel zu faul zu übersetzen. Ich war 95 Mal da eine Woche. 3-4 Tage. Das hat auch gereicht. Hat man alles gehört. Naja. Nee, er war ein netter Mensch. Kann man auch schlecht was gegen sagen. Das Schlimmste, was du sagen kannst, war ein netter Mensch. Nein, er war echt der beste Lehrer, den ich bisher getroffen habe. Aber wer ein Lehrer? Er war ein netter Lehrer. Und seine Lehre, seine Technik war absolut ausgefeilt und total klar und unwiderruflich. Also man konnte nichts dran machen. Das ist das Schlimme. Es hat gearbeitet, das Ding. Es hat funktioniert und das ist das Schlimme. Es hat irgendwas funktioniert dabei. Und es war wirklich jedes Wort genau da, wo es hin muss. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Karl, das heißt, alle drei Bände von Ich Bin sind nicht übersetzt? Ja, vom gleichen Übersetzer oder Übersetzerin. Aber kann es trotzdem lesen. Ich finde ja, Fehler sind am besten. Meine ich jetzt ernst. Ja. Wenn man sie sieht, die Fehler sehen, ist das Beste. Ja, aber das ist halt die Übung dabei. Wenn man jetzt wirklich, wenn alles stimmt und alles, man kann nichts mehr finden, wozu soll man es dann noch lesen? Man liest doch was, damit man was findet, was nicht stimmt. Und bei... Ich habe dein Buch, das ich da geholt habe, aufgeschlagen gestern. Was? Und habe einen Satz gefunden, den ich ganz nicht zu haben. Was denn? Ja, ich bring's mal mit. Ich bring's mal mit. Ich wusste nicht, ob das dein Englisch ist oder einfach ein paar Druckfehler hintereinander. Ja, ich zeig's dir mal. Das ist jetzt unfair. Ja, Entschuldigung, das war blöd. Ja, das war total bescheuert gerade. Nee, das wird jetzt nicht verziehen. Ich tue es nicht. Ich bin schon mal los. Nee. Ich habe da was gefunden. Ich weiß nicht mehr wo, aber es war scheiße. Kann man gar nichts gegen sagen dann. Ich bring's dann mal morgen mit. Aber wir sind sicher schon von dir. Ja, das weiß ich ja noch nicht mal. Vielleicht weißt du auch nur, dass ich bin aufgeschlagen. Nein, das war, bevor ich was getrunken habe. Das war das vor oder nach den Neonazis? Das weiß ich nicht. War sie so geschockt und wusste gar nichts mehr. Da wollten zwei Neonazis sie verführen. Ja, so kann man das ausdrücken oder auch anders. So werde ich es jetzt erzählen. Ja. Fühlten sich unwiderstehlich zu ihr hingezogen. Naja, egal. Nee, da, um zurückzukommen zu dem, was man sagen kann, da ist das Dao, der King. Ich finde es gut, der Anfang, wo steht dann alles, was man sagen kann, ist unbenennbar, alles, was man sagt, ist falsch, alles ist Ding. Und dann gibt es ein ganzes Buch, warum nicht. Warum das alles falsch ist. Also man kann eigentlich nur über irgendwas reden und sagen und damit darüber reden, warum das falsch ist, was man gerade sagt. Oder was jemals gesagt wurde. Und dass das alles leere Hülsen sind, die einfach was sind. Unterhaltungslektüre, alles. Und also jedes Wort, jedes Buch ist Unterhaltung, rein Unterhaltung. Es hat nie einen Zweck gehabt. Und nie irgendetwas rausgekommen dabei. Für niemanden. So. Außer die Gebrauchsanweisung für die Waschmaschine, die hilft. Das könnte man sagen. Die schlägt eh keiner auf. Jeder drückt erstmal die Dinger und probiert, was gerade kommt. Karl, worin besteht denn eigentlich deine Wahrheit? Ich kenne mich nicht. Wir haben jetzt ganz viel über andere Leute gesprochen. Das erste Mal. Meine Wahrheit habe ich nicht. Wenn ich eine Wahrheit hätte, würde ich sie in eine Tonne treten. Weil alles, was man haben kann, ist scheiße. Warum meine Wahrheit? Die Karl-Wahrheit. Ja, hast du noch ein Wahrheits, was deine Vorstellung von Wahrheit bedeutet? Was du nicht gelesen hast. Ich habe gar nichts von dir gelesen. Nein, von wem anders auch. Das wäre ja die Frage. Was wäre jetzt deine originelle Idee von Wahrheit? Ausrichtung. Ja, eine Ausrichtung aufs Leben, auf dein eigenes Leben, auf das Leben generell. Das kommt davon, wenn man von mir nichts gehört hat. Dann stellt man sich sowas vor. Kann einer ihr vielleicht mal so einen Hinweis geben? Lesen. Gala hilft auch. Und die neue Ilu. Super, super Ilu. Die Ausrichtung, dein Leben. Das ist das Wichtigste. Ja. Dein Leben. Mein Leben. Genau. Mein Kampf. Ja. Deine Erleuchtung. Meine Erleuchtung, ja. Jeden Morgen, wenn ich die Augen aufmache, leuchte ich mir heim. Da leuchtet mir. Leuchtet dir was entgegen? Ja. Nee, kann ich dir nichts anbieten. Die Grundaussage ist alles scheiße. Ja. Es ist eine Lebensphilosophie. Oder wie man in Bochum sagt, habe ich gerade letztes Jahr gehört, woanders ist auch scheiße. Und meine Wahrheit ist scheiße und die anderen Wahrheiten genauso. Scheiß Wahrheit. So als Kurzfassung. Ja. So, mein, die kürzeste Aussage, scheiß Wahrheit. Weil die Idee von Wahrheit ist scheiße. Egal welche Idee das ist. Egal wie man sie definiert, was man darüber sagt, es kann nur scheiße sein. Eine scheiß Wahrheit. Weil die Wahrheit, die man beschreiben kann, definieren kann oder die überhaupt benennen kann, kann bestimmt nicht das sein, was Wahrheit ist. Also kann es nur scheiße sein. Fertig. Sind wir wieder beruhigt, oder? Ja. Aber jetzt hast du gesagt, das, worüber man reden kann als Wahrheit, ist scheiße. Das heißt nicht, dass die Wahrheit... Ja, weil sobald man das im Mund nimmt, Wahrheit ist schon scheiße. Man sollte einfach... abwischen. Nachdem man das Wort ausgesprochen hat, sollte man einfach wischen. Wegwischen. So, weil meistens macht man das ja auch auf der Toilette dann. Weil es ja irgendetwas Verdautes, was man dann rausgelassen hat. Das nennt man eigentlich scheiße. Hm? Ja, kann man so. Zewa, wisch und weg. Weil mal irgendwas ist ja schmutzig rausgekommen. Und hat dann wieder Kuh gespielt. Ja, man hat verdaut was durch 7 Mäge, durch 7 Gedankenwelten gejagt und dann schickt man vorne wieder raus. Der vordere Ausgang anstelle des hinteren Ausgangs. Es bleibt irgendwas Verdautes. Irgendwas, was man irgendwann mal einen Einfluss und dann kommt ein Ausfluss wieder. Weil es bestimmt nicht originell ist. Es ist nicht von dir. Weil das Original, was du bist, würde nie etwas sagen. Geschweige denn etwas verdauen und dann eine verdaute Wahrheit vorne rauslassen. Hm? Das kann nur so ein Verdauungsorgan, was man Verstand nennt, schaffen. Also es gibt für das Futter, was man da rein Verdauung, und dann gibt es das Futter, was man durch die Ohren, die anderen Sinne reinkriegt, was dann durch ein anderes Verdauungsorgan durchgejagt wird und vorne wieder rauskommt. Oder durch geschriebene Worte oder irgendwas. Alles, darum nennt man es Realization. Realization. Wahre Lügen. Die verdaut dann wieder als Lüge, sich ein Blubs rauskommt. Ich finde es im Englischen wirklich schön. Es sind Realizations. Wahre Lügen. Aber immer noch Lüge. Du kannst nicht aus einer Lüge eine Wahrheit machen, weil alles, was da fährst, Lüge ist. Weil alles, was da fährst, relativ ist und alles, was du sagen kannst, ist relativ und es wird bestimmt nicht die Wahrheit sein. Also, wunderbar. Doch nicht so schlecht. Nicht vergessen. Frauen nehmen Lippenstift dafür. Nee, das wäre so die Grundaussage. Ne? Ja. Einfluss, Ausfluss. Aber damit ein Einfluss und Ausfluss sein kann, musst du mit und ohne Ausfluss sein. Mehr ist nicht. Wer verdaut nachts im Tief-Tief-Schlaf? Wer spricht darüber? Keiner. Keine Sau. Und kein Schwein interessiert. Ich habe da letzte Nacht wieder nichts erlebt. Ach so. Ich habe auch von keiner Wahrheit geträumt. Im Tief-Tief-Schlaf kannte ich mich gar nicht. Da war nichts los. Ich weiß gar nicht, was da war. Aber irgendwie war es nicht schlecht. Aber reden kann ich nicht drüber. Aber ich kann mich auch nicht beschweren. Ich weiß gar nicht, was los war. War nicht so schlecht. Ne? Aber man kann schwer was drüber sagen. Ne? Aber beschweren kann man sich nicht. Möglicherweise ist das da, wo man sich wirklich nicht drüber beschweren kann, was wirklich gar keiner annehmen muss und annehmen braucht. Vielleicht ist das möglicherweise deine Natur. Möglicherweise. Die nichts braucht, nichts will, sich nicht kennt, keine Ideen hat von dem, was sie ist oder nicht ist. wo wirklich eine vollkommene Abwesenheit ist, eine Anwesenheit von einem, der weiß oder nicht weiß, was er ist oder nicht ist. Vollkommene Abwesenheit und trotzdem bist du, was du bist. Möglicherweise ist das ein Hinweis auf das, was deine Natur ist, die du auch jetzt bist. Und sich als das zu kennen und das zu sein, das kannst du halt nicht sein, weil du in der Abwesenheit bist, bist du jetzt auch in der Anwesenheit. Das. Aber das ist, das Wahrheit zu nennen, ist schon zu viel. Das macht schon dreckig. Das ist einfach das, was du bist. Und sei das. Mehr ist doch nicht. Wieso sagst du, sich als das zu kennen? Was? Wieso sagst du, dich als das zu kennen? Ja, das zu sein heißt das. Wieso sagst du das, als dich zu kennen? Das zu kennen. Oh Gott, oh Gott. Was? Das zu kennen, da habe ich auch einen Moment gestutzt. Ja, du kennst dich als das. Ja, das ist ein absolutes Kennen. Das ist kein relatives Kennen. Das ist ein absolutes Wissen, dass du bist. Da gibt es aber keinen Wissenden. Das Wissen, ich rede ja nicht zu bloody Johannes da. Du fragst mich, du bist so ein Selbstmitleid. Gut, müsste ich das denn dann nicht? So mit den Hand im Kreuz und dann so altem Lügen. Was meinst du denn damit? Und darauf soll ich dann antworten. So im Bett nach dem Sex. So. Na, was hast du jetzt damit gemeint? Kann mich auch nochmal hinsetzen und nochmal fragen. Ja, das üben wir jetzt nochmal. Aufstehen vielleicht. Aufstehen. Reicht schon. Ab in die Ecke. Also jetzt nochmal. Wieso sagst du das? Was denn? Dich zu kennen. Ja, kenn dich als das, was ich nicht kennen muss, um zu sein, was es ist. Aber was für Kennen ist da möglich? Ja, ein absolutes Kennen. Das Wissen? Zeig mir das mal. Das kann man nicht zeigen, das kann man nur sein. Wo soll man da hin zeigen? Zeig mir das mal. Das ist ein Gierlappen, wa? Jetzt beweis mir doch das mal. Ich bin jetzt bereit. Mach mich doch mal fertig. Ich will das jetzt von dir haben. Ich nehme das nicht einfach so an von dir. Bemühe dich mal ein bisschen. Zeig mir das jetzt mal. Ja doch, wie nach dem Sex im Bett. Wie nach dem Sex im Bett. Jetzt probier's noch mal. Bisher habe ich noch nichts gemerkt. Jetzt aber richtig. Woher weißt du, wie ich nach dem Sex im Bett bin? Ja. Ich rede öfter mal mit Anasuya. Hast du eine Ahnung, was du mir alles erzählst? Nach dem Sex im Bett. Ach, da gibt es gar keinen Nachts im Sex. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Keine Diskussion mehr. Oh. Anasuya sitzt da noch und er ist schon. Dann kommen die Storys von den Männern auf, wie die Männer sind. Nur weil Johannes sich gleich umdreht. Ich drehe mich ja gar nicht mehr rum. Er bleibt einfach in der Position liegen. Er schläft schon dabei ein. Sie hat gesagt, ich hatte geschlafen, sie weiß ja, wo ja, ach, dann bestimmt so. Ich gehe dann schon mal, du weißt ja, wo alles steht. Ja. Ich muss mich auch nicht aufwecken, wenn er fertig ist. Ja. Da haben wir unseren Schlawiner, aber. Ja. Und dann haben die Männer so ein schlechtes Image. Wundert man sich wieder nicht. Andere mühen sich ab und müssen alles wieder gerade biegen. Ja. Da spricht die Krankenschwester wieder. Naja, na gut. Nee, der Hinweis, das ist ein alter Ramana-Sache, die der Hinweis hat. Oder das geht schon, Upalishan steht da schon drin. Dieser Hinweis, das Tiefschlaf. Sein Hinweis auf deine Natur, die in der An- und Abwesenheit ist, was sie ist. Und das ist kein relatives Wissen zu sein, sondern das Wissen, was du bist. Was mit und ohne einen anwesenden Wissenden oder Nichtwissenden ist. Also nicht abhängig ist von einem, der da vorne was weiß oder nicht weiß. Also deine sogenannte Natur, die gar keine Natur kennen muss, um Natur zu sein. Und das, was da vorne so als natürlich unnatürlich erscheint, der weiß oder nicht weiß, ist manchmal mehr oder weniger wissend oder nicht wissend, aber macht das Wissen dessen, was du bist, nicht mehr oder weniger. Und allein das Wissen, könnte zu sagen, ist wert zu sein. Also das ist die Qualität von Wissen. Und der Rest ist alles nur quantitative Scheiße. Dünnpfiff. So. Ich hab immer das Programm vor mir. Ich muss mit den Kindern leben und mit denen. Das sind die Resultate von deinem Einschlafen. Aber die sind bestimmt nicht beim Schlafen entstanden. Sonst wären sie nicht so quirlig. Na gut. Denke ich ja gerade an Castaneda, hieß es immer, wie kann man sehen, ob der Sex der Eltern gut oder schlecht war an den Kindern? Da führen wir weiter aus. Was denn? Ja, wie hat er das denn gesehen? Ja, welche energetische Seite sich da aufmacht. Guck dir diese drei an da, die waren voll. Das war bestimmt nicht hinterm Zirkuszelt. Das war ihm. Mein Gott. Am dreifachen Salto Mortale entstanden. Er wieder. Quetscht er wieder. Na gut, noch Fragen zu diesem, was die Natur des Wissens ist? Und dieses Wissen, dass du das bist, oder das Wissen ist hier und jetzt das, was du bist, es ist in der Anwesenheit wie in der Abwesenheit, das ist alles. Also du bist mit und ohne, was auch immer, Erfahrung, das, was du bist. Und diese absolute Erfahrung oder das, was du deine Natur ist, dieses sogenannte absolute Sein, nenn es was immer das ist, ist halt nicht bedingt an dem, der da vorne weiß oder nicht weiß, oder wie es ihm geht oder nicht geht, oder was das Phantom da vorne erwacht oder nicht erwacht ist, oder ob es im Jetzt ist oder nicht im Jetzt ist. Es interessiert wirklich kein Schwein dafür. So, jetzt habt ihr es. Und da rede ich jetzt schon wie lange drüber? Vor meiner Zeit. Noch vor meiner Zeit sogar. Mann. Aber es ist seit Jahrhunderten, sogar Tausenden, der treffendste Hinweis. Wenn überhaupt. Der treffendste Hinweis, dass deine Natur keine Anwesenheit von einer Erfahrung braucht, damit sie ist, was sie ist. Das ist auch das Ostererlebnis Jesus. Dass er zu den Toten, nämlich der Abwesenheit von irgendeiner Erfahrung von Leben, das ist das Totenreich. Die Abwesenheit einer Erfahrung von Leben, und trotzdem ist die Natur Jesus, nämlich Christus, nicht bedingt an einer Anwesenheit von Leben. was das man Leben nennt. Also das Leben an sich braucht keine Lebendigkeit, um Leben zu sein. Das ist der Hinweis. Das ist das Oster, was immer, Geschenk, dieser sogenannten Ungeborenheit und Unvergänglichkeit. Dieses ewige Leben, was deine Natur ist. Aber das sich nie relativ kennen wird. Und es auch nie erfahrbar ist, in irgendeiner Art und Weise, in keiner Art und Weise. Und das kannst du eigentlich nicht sein, weil du es bist in der Anwesenheit und in der Abwesenheit von jedweder, was immer Erfahrung bist du. Und das ist eben nicht bedingt an etwas Geborenes und Sterbliches oder überhaupt an irgendeinen Umstand. Weil du bist mit und ohne jedwilligen Umstand bist du das, was du bist. Und das bist du jede Nacht in der Abwesenheit, im Tiefschlaf. Und jeden Morgen wacht der Trottel wieder auf. Und dann hat der Trottel irgendeine Idee von Wahrheit. Oder irgendetwas, was Realität wäre. Oder liest dann Nisargatha oder so. Die dritte Übersetzung von links. Und wiederholt die dann auch noch. Und möchte dann auch sicher gehen, dass er die Wahrheit gefunden hat. Ich rede nie mit Leuten, die eine Brille aufhaben. Naja. Und alles, was ich so von mir gebe, sind Variationen dieses einen Hinweises. Das ist alles. Immer nur Hinweise, dass alles diese Flüchtigkeitsscheiße, die man sich reinverleibt. Also wenn es schon was kommt, scheiße ist, auch das, was rauskommt, scheiße. Weil alles, was kommt, geht auch wieder und alles, was kommt, ist bestimmt relativ in seiner Natur und nicht beständig. Und du hast wirklich nichts davon. Und diese Figur, die du gerade erlebst hier, ist das, was du denkst zu sein, ist ein Flüchtigkeitsfehler, den du dann irgendwie dich drin verliebt hast in irgendeinen Scheiß. Im Karneval des Seins. Und dann möchtest du für das Beste für diese Figur erreichen, nämlich die Wahrheit. Oder irgendetwas unkonditionierte Liebe für es empfinden. Und in einer unkonditionierten Liebe verschwinden, in einer Einheit von Sein. Das wäre dann das Beste für dieses kleine Würstchen. Im großen Schlachterladen des Seins ein kleines Würstchen, auch ich bin Teil des Schlachterladens. Ein großes Schlachthaufen, Schlachtfest des Seins. Ja, ist so. Da denkt ein Würstchen, es wäre eine große Wurst und möchte auch mal Wurst sein. Warum rennt die Wurst dann weg, wenn sie bedroht wird? Weil das die Natur der Wurst ist. Aber das macht dich doch nicht weniger, ob sie bleibt oder wegläuft. Ja klar, macht es sie weniger. Ja, also wen kümmert's? Aber dann wäre es doch cool, wenn man stehen bleibt und dann lässt man das Geschehen. Dann kannst du doch gleich die Kugel geben. Ja genau. Mach doch. Ne, welche? Ach so. Aber also es ist wurscht. Ja, es ist manchmal ist es Würstchen und manchmal ist es Wurst. Na, das hängt von der Wurst ab, ob sie sich anstrengt oder nicht anstrengt, die Wurst. Ja, mit und ohne Senf vielleicht. Ja, genau. Mit und ohne Senf, Brötchen. Ja. Völlig komplett oder mit also Kartoffelsalat. Der Wurst entscheidet sich für sich dann, wie ich dann. Nee, die Wurst wird eh gefressen irgendwann. Ja, genau. Die ist irgendwann mal rausgekommen und irgendwann wird sie wieder vernascht. Außer die, also da gibt es dann Würste, die werden eher gefressen und dann gibt es Würste, die werden später gefressen, ja. Weil halt die Würste sich so entscheiden. Es gibt Weißwürst, so Weisheitswürste, erleuchtete Würste. Und ich kann nur sagen, ich möchte jetzt eine Weißwurst sein. Als ja, dann musst du aber in Bayern geboren werden. Das braucht eine Zeit. Dann hat man eine höhere Chance in den Himmel. Krakauer. In Karlauer. Krakauer ist, glaube ich, nochmal was anderes. Ja, Krakauer. Das ist nochmal eine Wurst, oder? Das ist eine fettigere Wurst. Aber ist auch nicht schlecht. Also. Wenn ich es aber dann dick habe, die Wurst, lasse ich mich fressen. Wenn du wen findest, der dich gern hat. Dafür musst du erstmal heiraten. Ja, da treffen sich zwei Würste, ne? Eine Nürnberger und Frankfurter oder so. Und dann wird schon wieder gestritten, welche schmeckt besser. Und wer, ja, wenn, welche man alles, wenn man das alles hinter sich hat, die Streiterei, und man sagt einfach, jetzt ist Zeit zum, jetzt möchte ich gefressen werden, weil ich merke, ich kann mich als Weißwurst nicht mehr verwandeln in einer Krakauer, dann werde ich gefressen, werde dann irgendwie wiedergeboren als Krakauer und dann geht's wieder los. Ja, geht's weiter. Irgendwann wirst du auch Hamburger oder Berliner. Ja, genau. Du hast einen Donut. Gibt es einen Punkt, wo man alle Würste wahrnimmt? Du warst bestimmt schon mal alles, aber du kriegst die Schnauze nicht voll. Du vergisst immer als andere Wurst, als welche Wurst du schon warst. Die Wurst die Schnauze nicht voll? Oder? Das Bewusstsein kriegt die Schnauze nicht voll. Es ist immer unersättlich. Und es schafft sich immer wieder eine neue Wurst. Also immer wieder eine neue Figur, wo es möglicherweise annimmt, die Figur wird es vielleicht schaffen. Aber du sagst, man ist ja vor dem Bewusstsein. Habe ich nicht gesagt. Vor dem Bewusstsein ist immer noch Bewusstsein. Noch vor, davor. Noch vor dem, vor dem, vor dem, vor dem. Aber er schafft dann immer die Wurst. Ja, das ist die Frage, die Sache wäre, ist sie überhaupt mal geschaffen worden? Oder ist es eine Dauerwurst? Das wäre dann die kosmische Wurst. Das nennt man das kosmische Bewusstsein, die Dauerwurst. Die ist nie entstanden. Die frisst sich, die Wurst, du musst das so, da ist die Wurst, das ist wie so ein Kringel. Da frisst die Wurst die Wurst. Und dann frisst die Wurst die Wurst, die Wurst die Wurst, die Wurst die Wurst, die Wurst die Wurst. Die. Das ist so ein ewiger Wurstkreislauf. Also die Wurst frisst Wurst. Kennst du das gnostische Zeichen, wo die Schlange die auf den Schwanz guckt und in den Schwanz beißt und dann immer weiter beißt? Man verschlingt sich immer selbst und man kommt immer selbst aus sich selbst raus. Ein unendliches Selbst in sich selbst Umlaufgefüge. Diese unendliche Schleife, es sieht aus wie eine Leberwurst. Ja, ist so. Möglicherweise ist die halt nie entstanden und kann sich nie selbst auffressen, weil das, was da vorne gefressen wird, wird hinten wieder angebaut. Ja, ist so. Ich sehe das vollkommen so. Das ist so die Dauerwurst. Ein Dauerrenner. Man denkt aber vorne immer, irgendwann ist die Wurst zu Ende. Aber hinten, was man vorne rein, baut man hinten an. Aber was hinten angebaut, kommt vorne wieder rein. Also so ein... Wo ich den Gedankenansatz habe, ist, ich kann das alles akzeptieren und es ist alles so quick, ja? Aber was, wenn man jetzt in diesem Prozess akzeptiert, so wie du den beschreibst, ja? Nee, wenn man einfach die Wurst isst. Ja, wenn man Wurst isst, isst man die Wurst. Ja, aber dann ist doch das Dach, das ist doch jetzt, wieso rennt man dann weg? Da rennt man dann, das Wegrennen ist doch auch sich selbst fressen. Auch. Klar, ist nur eine andere Fressart. Also man, einige sind als Wurst völlig egal, was passiert, weil es ja cool ist. Man kann der Wurst nicht entkommen, weil man die Wurst ist. Genau. Mehr ist nicht. Und ob man dann anderen Würstchen wegläuft, ist eigentlich Wurst. Man könnte ja auch mal so eine vegetarische Wurst sein. Jetzt bin ich nur ganz kurz. Jetzt ist es rund. Jetzt kommt er rund. Ist er rund gemacht. Haben wir ihn rund gekriegt. Ja, was ist so? Das Bewusstsein, was sich selber ständig erfährt und sich selber ständig isst und verdaut und immer wieder von Neuem das rausbringt, was es schon längst mal verdaut hat. Das nennt man diesen unendlichen Geist oder Bewusstsein, was ständig nach sich selbst sucht, aber nie das finden wird, was es ist, weil es sich nie verloren hat. Unendlich, weil es kann sich nicht finden, weil es sich nie verloren hat. Und trotzdem sucht es weiter. Unaufhörlich. Kein Ende in Sicht. Und warum auch? Suchen und nicht finden. Das ist der Spaß. Da bin ich auch nicht. Da bin ich auch nicht. Guckst überall rum, aber bin ich auch nicht. Mann, wo ich nicht überall nicht bin. Aber kannst du es dann nicht mal sein lassen? Was denn? Nein, geht nicht. Ja, aber wieso denn nicht? Weil es unersättlich ist. Es hat so einen Hunger. Genauso einen Hunger wie du. Du bist ja auch nicht unersättlich. Was bin ich? Unersättlich. Ich möchte aber nicht wiederkommen. Ja, aber dafür hast du großen Hunger nach. Ja, also du bist gierig nach nicht wiederkommen. Das ist dein Hunger. Jeder hat eine Art von Hunger, aber Hunger hat jeder. Einer möchte nie sterben, andere möchte sofort sterben, aber alle sind hungrig. Das nennt man Hungergeist. Der Geist, der ständig nach sich selbst sich verzehrt. Das gilt auch noch für erleuchtete Meister? Das gilt für das ganze Bewusstsein. Ja, was soll denn dann das? Das sag ich doch, macht, bringt. Diese erleuchteten Meister. Ja, sind alles Idioten, das ist klar. Die hungern genauso nach wie alles andere, weil es gab sogar den Sai Baba, der hat gesagt, warum bist du nicht in deiner goldenen Sphäre im Universum verblieben, wenn du wirklich nichts mehr brauchst, da leuchtet. Ich habe mich so nach euch verzehrt, meine lieben Schüler, was soll ich ohne euch tun? Vermisst immer irgendwas. Meistens vermisst du dich selbst. Ständig eigentlich. Und ich sitze hier und sage, sei froh, dass du dich vermisst, weil wenn du dich kennen würdest, gäbe es zwei von dir. Wäre noch furchtbarer. Zwei Würste. Eine Wurst ist schon zu viel. Ich verstehe nicht, wenn du dich kennen würdest, gäbe ja, gäbe zwei. Ein Kennen und etwas Gekanntes. Ach so. Das ist ja die Hölle, dass du denkst, du kannst dich kennen. Und du würdest dich kennen. Das ist ja deine Zweiheit. Du bist ein Kenner eines Kennenden. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kenne mich. Das Schlimmste, was man kennen kann, sich selbst. Daraus macht man ein relatives Objekt von Kennbarkeit. Das ist schon die Hölle. Dass es einen überhaupt gibt und dann noch kennbar. Wie geht man mit dieser Wurst um? Bisschen mehr Senf. Das hört sich alles sehr lieblos an. Man gibt überall seinen Senf zu. Man hat überall eine Meinung. Nein. Wie was? Geht man mit der Wurst um, mit der eigenen? Gar nicht. Warum muss man damit umgehen? Da muss man ja. Ist man schlechter? Ist doch nicht meine Wurst. Ich putze. Obwohl ich putze die Zähne, obwohl ich weiß, dass sie irgendwann mal weg sind. Alles ja. Für die Katz. Ja, aber warum putzt die Zähne? Keine Ahnung, damit die anderen mich nicht gleich umdrehen, wenn sie mich sehen. Okay. Ja, aber eigentlich sollte ich mal probieren. Vielleicht eine gute Technik. Vielleicht kommt dann keiner mehr. Okay, wenn ich das nächste Mal bei Jutta sehe, dann, ne? Dann habe ich wieder nicht geputzt. Genau. Hat er denn nicht geputzt? Man braucht auch keinen Grund, um seine Zähne zu putzen. Guck. Wie der aus der Wäsche guckt, der war bestimmt am Leben. Na gut. Nee. Ist doch alles automatisch, man muss sich doch um nichts kümmern, meine Güte. Liebe Dauerwürste. Nein, ja. Wenn es Erleuchtete gäbe, müsste man sie wirklich erschießen, sage ich dir. Wenn es wirklich welche geben würde, sofort erschießen, an die Wand. Sofort nageln. Aber es hilft ja auch nichts, die stehen ja wieder auf. Aber die haben es probiert, weil in der Kabbala steht auch drin, es kann kein Gott geben, der sich zeigt. Und wenn Jesus sagt, ich bin Gottes Sohn, dann zeigt sich Gott, das geht nicht. Bei dem muss man, das ist für Buddha, triffste Buddha auf den Weg, bring ihn um. Die haben es natürlich wörtlich gemeint. Eigentlich waren das alle Buddhisten da damals. Alle Israelis waren Buddhisten. Da kam so ein Buddha, triffst du Buddha auf dem Weg. Bom, bom, bom, bom. Hängen wir ihn auf. Die haben es wörtlich gemeint. Und was hat Buddha gesagt? Buddha wird sich nie zeigen und hat sich nicht gezeigt. Und ist das Scheuste der Scheuheiten. Weil er wird sich nie als etwas zeigen. Und das ist auch das, deine Buddha-Natur. Die wirst du nie erkennen, die wird nie gezeigt werden. Die wird nie eine Wurst sein. Die hat auch kein Interesse an irgendeinem Würstchen. Ja, wenn ich jetzt aber sage, diese Buddha-Natur, wenn ich davon ausgehe, die muss doch nicht wieder einen Körper kriegen. Oder? Die hat doch nie einen Körper gehabt. Ja, wie kann die dann einen wiederkriegen? Ja, wie denn jetzt? Sitze, sei mal, mach doch mal Fische bei der Butter. Oder Butter bei der Fische. Oder Buddha mit den Fischen. Dann ist Jesus und Buddha nicht verschieden. Weil Christus hat sich nie gezeigt. Ja, wie denn jetzt? Ist das Ungeborene jemals geboren? Du tust so, als wenn das Ungeborene geboren wird, und warum muss es dann noch nicht? Du gehst schon wieder von etwas aus, was nie passiert ist. Das Leben ist doch nie geboren. Wann ist denn das mal geboren? Ist doch nur Aspekte sind geboren oder irgendwelche Würstchen werden geboren, aber doch das Leben nicht. Wo soll es dann wiedergeboren werden? Welchen Grund, was für ein Interesse hat es überhaupt an irgendwas? Da gab es noch nie ein Problem für das Leben. Und wenn der Dalai Lama sogar dran noch dran arbeitet, an seiner, dass er nicht wiederkommt, an das Rad der Wiedergeburt anzuhalten. Sobald du es versuchst es anzuhalten, bist du ja schon zu spät, da bist du nämlich schon geboren. Das, was geboren ist und dem es nicht wiedergeboren ist, wird bestimmt wiedergeboren. Allein der Wunsch, dass es nicht, dass du nicht nochmal kommen willst, bist schon wieder da. Verrückt. Und das, was nie einen Wunsch gehabt hat, die Wunschlosigkeit, könntest du sagen, das, was die Natur der Natur ist, Wunschlosigkeit, Seinslosigkeit, Selbstlosigkeit, alles Hinweise auf die Absolutheit von dem, was absolut ist. Wie kann das etwas haben? Da gibt es doch kein Haben drin. Da gibt es doch kein Werden und kein Kommen und kein Gehen. Und kein Vergehen. Wie kann das vergehen, was nie gekommen ist? Es wird doch nur was es werden doch nur Ideen wiedergeboren. Nur Vorstellungen gebären sich ständig wieder. Hier eine Vorstellung, guck. Legt sich hin, setzt sich hin, steht wieder auf, kommt aus so einem Ding raus da, wie aus einer Wurstmaschine. Und dann kommt sie in so einen Einmachsarg. Manchmal wird es auch verbrannt. Peng, peng. Aber das ist doch nicht das Leben, komm. Ja. Noch Fragen um dieses Würstchen? Was? Und arme Wurst. Armes Würstchen. Armes Würstchen. Mit Löwensenf. Ist mir alles so scharf heute. Meine Kundalini bringt mich um, sagte die Wurst. Ich könnte mal ein Buch schreiben. Die Wurst ist Kundalini. Gut. Ja, noch was. Versuch mir vorzustellen, wie es ist, keine Vorstellung zu haben. Ja. Ist es nicht Wahnsinn? Doch mal ist es auch Vorstellung. Das ist ein Theaterstück. Diese göttliche Komödie, dass Gott, der sich nie verloren hat, sucht. Was für eine Idee. Total verrückt. Tschüss, Karl. Ja, mach hinne. Also wenn ich sage, es ist jetzt zu spät, alles was man jetzt sagt oder was man ist, können nur Hinweise sein auf das, was nie ein Hinweis braucht. Diese Paradoxie, die ständig da ist. Das, was du bist, braucht keinen Hinweis, das zu sein. Das, was ein Hinweis braucht, wird nie das sein, was das ist. Und das, was es braucht, kann nicht, und das, was es nicht braucht, braucht nicht. Und der Rest ist Unterhaltung. Gute oder schlechte. Spielt gar keine Rolle. Im Theater des was? Was nennt es das Theater? Shakespeare. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Dem Hitlein genügt. Die Unterhose kneift. Naja, Spaß beiseite. Ernst, komm raus. Was? Das hast du geglaubt. Naja. Keine Müdigkeit vorschützen. Wer ist denn hier, der arbeitet? ist immer komisch, ne? Alle. Der Junge hier muss noch. Da hängt die Wurst wieder an der Leine. Ja, noch was aus der Ecke. Nein? Komme ich nicht auf meine Kosten? Welche Kosten? Hast du ein Kosten-Nutzen-Verhältnis hier aufgemacht? Bestimmt, immer. Ja, ja. Das ist verrückt, dass man ständig über den Nutzen und was habe ich dafür gegeben, was kriege ich dafür raus? Wahnsinn, ne? In jeder Beziehung, sogar in, egal wo. Du gehst nach Indien, in Ashram oder so, und dann, da muss zumindest ein bisschen Frieden bei rauskommen. Dann fahre ich doch nicht nach Indien. Fahr doch nicht für ein paar Amöben dahin oder so, Bakterien. Also ein bisschen Shakti abholen. Ein bisschen Tankstelle. Oder ich muss zumindest bei meinen Freunden angeben können, welche Gurus ich gesehen habe. Oh, da. Mann, haben wir uns da aber. Mann. Mann, habe ich da gesessen. 10 Tage habe ich es ausgehalten. Dauersitzen haben wir gemacht. Meine Hämorrhoiden haben sich gefreut. Boah. Kosten-Nutzen-Faktor. Hämorrhoidensalbe. Gicht mal wieder. Meine Gicht bringt mich um, aber man macht ja alles dafür. Ich sitze auf den kalten Steinen rum und vorne quasselt einer. Ich will gar nicht wissen, was der sagt. Aber Hauptsache, ich war da. Fünf Stunden. Pinkle in die Pulle. Ich weiß gar nicht, wofür, aber ich war da. Man darf ja nicht aufstehen. Auch nicht hüsteln. Das sind Übungen. Da zählt man sein ganzes Leben dran. Kann man auch Veteranentreffen hinterher machen. Wie war deine Pulle? Wie hast du es geschafft? Ich habe 2 Tage nichts getrunken. Die Pulle zu Hause gelassen. Techniken sind das. Das sind erfahrene Sucher. Na gut. Ja, fragt mich lieber was, sonst mache ich hier wieder Karnevalsverein. Ja. Du hast gesagt, die Natur kriegt nicht genug von sich. Bewusstsein kriegt. Und Bewusstsein ist schon eine Vorstellung. Die Natur, was wir sind, kriegt nicht genug. Nein, die Natur hat immer genug. Nein, du hast gesagt. Ich habe gesagt, das Bewusstsein ist unersättlich. Das ist unersättlich. Ja. Habe ich, ja, habe ich ja nicht gesehen. Aber als Quatsch ansehen oder nicht als Quatsch. Es ist aber, ja da und deswegen ist es doch okay, dass es da ist. Ja, weil es alles scheiße ist, ist es gut. Ja. Ja, finde ich ja gut. Ich habe ja nichts dagegen. Ich habe so. Meinst du, ich habe meinen Spaß nicht dabei? Fühlst du mich wirklich so traurig? Und so. Ja, das ist ja das Schöne. Ich freue mich, dass alles Traurigkeit ist und dass es keine Freude gibt. Das ist doch meine Freude, dass ich keine Freude brauche. Ich meine es ernst. Das, was ich bin, braucht keine Freude, um das zu sein, was es ist. Das ist die Freude. Das nennt man stille Freude, die keine Freude braucht. Die Freude, dass eigentlich was da ist. Ist doch gar nichts da. Was ist denn da? Zeig mir mal was. Ich bin, also einfach, dass da überhaupt was da ist. Da ist ja nichts. Was ist denn da? Diese Einheit von der Wahrnehmung, dem Wahrgenommenen und das, was wahrgenommen ist. Das ist alles scheiße. Das ist alles scheiße. Das ist ja manchmal da, manchmal nicht da. Das kann doch nicht sein. Was ist manchmal nicht da? Der Wahrnehmende, der kommt und geht. Nein, diese Einheit von allem. Da ist doch keine Einheit. Wo ist denn da die Einheit? Welcher Raum? Das, was das alles ist. Was ist denn das? Ja, ich kenne die Worte nicht so, wie ich das benenne, aber es ist ja. Ja, du versuchst da ein Konzept aufzubauen, was gar keins braucht. Du willst etwas vereinen oder eine Einheit daraus machen, was gar keine Einheit braucht. Nein, ich will keine Einheit daraus machen, sondern umgekehrt, weil wenn ich jetzt sage, ich gibt's nicht oder was auch immer, das ist ja irgendwie Trennung. Wenn jetzt irgendwas spricht aus mir, was soll ich da jetzt trennen? Also weißt du, wie ich meine? Nee. Nö. Spricht ja nichts. Aber du merkst, es ist nicht so einfach, ne? Da kriegst du mal ein bisschen Gefühl, was ich so alles mitmache hier. Jetzt frage ich mich eh, wo du das machst, aber das ist deins. So, ich brauche nicht zu wissen, warum ich das mache, ich mache es einfach. Braucht man da einen Grund für? Ja, also. Du wachst ja auch morgens auf ohne Grund. Und dann fummelst du dir einen zusammen. Was, oh Mann. Sie wacht auch immer auf, ohne Grund. Dann guckt so, ach, das mach ja mein Kind. Oder mein Oma. Mein was immer. Man bastelt sich einen Grund. Nee, es ist... Man zieht sich seine Matratze immer. Naja, gut. Nein, alles, was man auch Einheit, wo Einheit ist, ist Zweiheit, alles nur Konzept. Und das sich schön zu reden, bringt nichts. Man weiß, im Grunde ist es alles scheiße. Ich meine es so. Und ich, für mich ist das wunderbar, dass alles scheiße ist. Dass alles das nicht mich vermehrt oder nicht vermindert. Alles dieser ganze Zirkus, den man jemals erlebt hat oder erleben wird, wird mich nicht mehr oder weniger machen, weil es ist alles Flüchtigkeitsgefasele, Gedusele, irgendwelche Erfahrungen, die kommen und gehen und wie Schatten auf einem tanzen und einem nie berühren werden und nie vermehren, nie vermindern. Aber man wird es nicht los, das ist alles. Aber für das, was du bist, brauchst du es nicht, aber du kannst es aber auch nicht abschaffen. Fertig. Also sei es, wie es ist. Fertig. Aber dafür muss doch keine Einheit sein. Man muss nicht sagen, oh, es ist eine schöne Einheit, der Wahrnehme, das Liebende, das und da, puff. Dieses Gesülze, dass man sich ständig in die Rübe baut, da, damit man ein bisschen so ein Kissen für sein Gewissen hat, da, wo man abends vielleicht drauf schlafen kann. Wer braucht diese Sülze? Sag es, ich. Ja, das ist so ein kleiner Beruhigungstanz, so ein Valium, den man sich abends in die Einheitsglatze reibt oder so. Auf dem verrückt, ne? Dann liest man noch ein bisschen Ich bin oder so, dann noch ein bisschen Ding da, und dann steht da drin, dass du im Prozess, dass wenn man so weiterschreitet, ist der Frieden immer direkter und die Energie im Körper ist nicht mehr so erschöpfbar und dann, ach ja, ich bin ja auf dem besten Weg. Ach ja, jetzt kann ich ja mal schlafen. So ein kleines Botox oder so. Botox für die Nerven. Ich blase mich mal ein bisschen auf da oben. Ich mache mich größer, als ich bin. Ich bin ja nicht so ein Klein, ich bin ja in der Einheit des Seins. Und versinke in der Matratze der Unendlichkeit. Hört sich gut an, ne? Die Matratze der Unendlichkeit. Die nimmt mich auf, so wie ich bin. Ich bin akzeptiert, wie ich bin. Ich bin Schwein, aber man akzeptiert mich einfach. Weil ich weiß, ich bin eins. Ich bin das berechnendste Luder, was ich kenne. Und jeder weiß das von sich. Berechnet bis in die letzte Brustwarze, meine Fingernagel. Berechne ich mein ganzes kleines Sein. Mit jedem kleinen Vorteil, mit jeder kleinen Gesundheitsmatratze, die ich mir anschaffe. Alles zu meinem kleinen angenehmeren Dasein. Und Einheit ist mir angenehmer als Zweiheit. Also nehme ich doch eine Einheitsmatratze. Das ist einfach eine Geschmacksfrage. Oder Eintopf, immer Eintopf. Aber nach einer Zeit will ich auch mal wieder das Würstchen getrennt haben mit dem Aber dann, dann vergisst man und baut wieder alles zusammen. Mein Vater hat auch mal, mein Vater war der Super, der Beste. Da kam das Fleisch gerannt, die Kartoffeln, das Gemüse und die Soße. Was macht der? Er hat nur Gabel in der Hand. Alles zu einem Brei. Und meine Mutter und meine Oma, jo, wir haben extra uns Mühe gegeben für jedes, das alles so. Das kommt im Magen genauso zusammen. Bum, bum, bum, bum, bum. Das hat echt, da habe ich mich echt immer, ich habe sie bewundert, dass sie noch gekocht haben. Das ist Test, das ist immer jeden Tag der Test. Wie lange schaffe ich das? Das kommt mir so mit diesen Einheitsfürsten vor, die alles in einen Topf hauen wollen. Das ist alles eine Einheit und Gott. Das ist doch wunderbar, dass alles schön getrennt ist. Man kann alles einzeln genießen und nicht nur und alles buff, so grau in grau und Einheit und buff, nein. Nein, die Sonne brennt, der Mond kühlt ab und denkt, mein, warum muss das alles eins sein? Scheiße. Warum muss ich mit jeder Frau ins Bett gehen? Das wäre diese Einheitsidee. Und man darf gar nicht mehr gucken, wie sie aussieht. Sie ist eher eins. Also ich finde das ein bisschen übertrieben. Und ich heiße auch nicht Manuka. Mann. Weil der kann das. Ich bewundere ihn wirklich mit meinem ganzen Herzen, dass der das so kann. Ich meine, es ist echt. Das ist echt. Vor allem mit deinem ganzen Herzen. Ja, mit meinem ganzen Herzen. Meine, mit meinen Ohren nicht gerade. Ich bewundere eh alle. Wie jeder sich so aushält. Egal, wen ich hier angucke. Ich bewundere euch. Ich bewundere wirklich, dass ihr euch aushaltet. Das ist echt. Doch. Man wundert sich über selten was, aber da wundere ich mich ständig. Ich gehe durch die Straßen, schaue mir die Leute an und wundere mich. Wie haltet ihr das aus? Das nennt man Mitgefühl. Oder wenn ich Angela Merkel angucke. Wie hält die das aus? Die trifft nicht die Hände. Wie hält man das aus? Die muss so klatschen. Wie hält eine ganze Nation das aus? Ist verrückt. Mann. Ein deutsches Ebenbild. Zusammen mit Sargosi und dann noch, mein Gott, oh Gott. Wie, womit haben wir das verdient? Aber in der Einheit macht das ja alles nicht. Sind wir nicht alle ein bisschen Merkel? Das ist aber merkelwürdig dann. Nein. Ich liebe es zu hassen, ich sag's dir. Ich liebe es zu hassen. Wunderbar. Ich hasse eigentlich alles. Weil ich so sehr liebe, hasse ich alles. Mann. Ich hasse zu sein, ich hasse nicht zu sein. Hast du nicht gesehen? Oh. Ich bin unkonditionierter Hass. Und ich liebe es. Ich liebe es. Jeden Moment hasse ich. Jeden Moment. Unausgenommen. Dieser Moment genauso wie den davor und der danach kommt. Hass, Hass, Hass, Hass. Wisst ihr, da kommt Freude auf. Aber wenn du jeden Moment lieben musst und die Einheit darin sehen musst, wieder noch ein Einheitsmoment. Noch ein Einheitsmoment. Das soll ich jetzt auch noch lieben? Mann, Mann, Mann. Das liebe ich jetzt auch. Mann, liebe ich das. Mein Mann, Mann. Gott, oh Gott. diese scheiß Liebe, wa? Ich hasse die Liebe, ich sag's dir. Aber ich liebe den Hass. Weil was man hasst, lässt man einfach wieder laufen. Das behält man doch nicht. Aber was man die Scheiße, die man liebt, ständig läuft man mit der Scheiße rum. Man liebt sein Zuhause, wenn man eins hat. Eigentlich, man sollte sich nur kaufen, was man hasst. Was macht man mit Scheiße? Hassen. Darum guckt man so viel. Man hasst es ja. Aber man hat ihn ja schon mal vor sich. Man muss ihn ja benutzen. Aber man hasst es. Wie eine Frau. Zurück. Ich wollte nur mal das Gegenbeispiel von dieser scheiß unkonditionierten Liebe. Weil beides sind Konzepte. Hass wie Liebe ist Konzept. Beides sind nur blöde, dumme Hülsenfrüchte-Wörter, die irgendwas gar nichts bedeuten. Wie so eine Hülsenfrucht, die dich gärend in deinem sogenannten Kopf rumbubbert und irgendwann mal als Furz rauskommt, aus deinem Mund geblasen. Ja, ist so. Ja, ich meine, ich kann aus dem Hass genauso ein Konzept machen wie aus der Scheißliebe. Es gibt kein Problem. Und beides ist, was ist es? Bla, bla, bla über irgendein scheiß Wort von Liebe, Frieden, Eierkuchen, wo man wirklich hinterher wieder bei einem schlecht wird und sich würgend übergeben muss. Bei beiden Sachen. Allein, dass man weiß, dass man ist, ist schon zum Kotzen. Aber dann noch daraus irgendwelche Konzepte machen von Liebe, Einheit und Einheitsschmerz und Getrenntheitsfurz und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Friede. Eierkuchen. Ja, Friedhelm. Ich habe dich nur geheiratet, weil dein Name so schön klingt. Der Friede mit dem Helm. Sparen wir uns die Kondome. Ja, so, jetzt geht's weiter. 15 Minuten noch. Das ist eine Drohung. Ja, klar. Reißt euch zusammen. Nein, ich liebe es, so bildliche, schöne Gegensätze zu bauen und beide damit einzureißen. Bums, bums, bums. Was quasselt ihr überhaupt da? Er ist so müde. Dann soll er nach Hause gehen. Der Hämorrhoidenmeister. Ich bin so müde. Wenn ich nicht lachen kann, wird er müde. Hab ich doch gesagt, geh nach Hause. Ich habe keinen Fortschritt gemacht. Fortschritt. So. Noch was aus der Ecke. Guck, da ist noch. So sieht er aus nach dem Sex. Nein, unerschütterlich, sag's dir. Hier ist eine Frage. Ich möchte noch sagen, von gestern meine Frage, die ziehe ich erstens zurück und zweitens, ich finde das doof und du hast meinem Vater jetzt dazu gebracht, an Gott zu glauben. Was? Ja, du hast meinem Vater dazu gebracht, an Gott zu glauben und das ist, weil der halt früher auch an Gott glaubt. Das, du bist schuld. Ich bin schuld. Ja, du hast die Frage gestellt. Ja. Jetzt geht mir nicht die Schuld, ja, dass dein Vater an dich glaubt. Ja, aber der hört dir zu. Der hört mir zu. Bitte glaub nicht mehr an Gott. Ich hab's nicht so gemeint. Papa, Papa. Ich zieh die Frage zurück. Ich hab sie halt 12 Jahre so erzogen, dass es keinen Gott gibt. Das habe ich immer gesagt. Und seit gestern sage ich, ja, es reicht an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Ja. Und damit kommt jetzt nicht fertig. Nee, da seid ihr natürlich jetzt im Familiendrama gelandet. Der auch nicht, der war erbost darüber, ja, dass wir jetzt an Gott glauben. Ja, die wollen keine wechselhaften Geister über sich haben. Die wollen stabile Meinungen, mit der sie hinterher mal hausieren gehen können. Nicht irgendwas heute so, morgen andersrum. Das geht nicht. 12 Jahre. Ja, aber in dem Alter zählt das wie heute und morgen. Ihr habt vielleicht Eltern. Du bist vielleicht ein Lehrer. Ja, was soll aus solchen Eltern rauskommen sonst? Ne? Und dann in dieser Gesellschaft hier. Nein. Na gut. Ja, gibt es noch andere Beschwerden? Na gut, so. Alles müde hier. Ne? Färbt er nicht ab da? Nee, danke. Ich soll da abfärben, die Schlafstücke abgefunden. Ach so, ich bin jetzt nicht. Danke, dass du mich aufmerksam machst. Na gut. Ja, noch Fragen zum Hass oder Liebe? Ich meine, habe ich es jetzt klar genug gemacht, dass beides nur Konzepte sind? Sehr klar. Und beide wirklich wirklich nur gerade, wie es einem gefällt, benutzt wird. Die allumfassende. Ja, die umfasst sich dann und wirkt dich dann. Wie eine Boa Constructa. Ja, die Boa Constructa, die dich ja wirkt hinterher. Die allumfassende Liebe. Boah. Noch schlimmer, das Schlimmste überhaupt. Die dann bestätigt, dass es irgendetwas gibt, was man umfassen kann. Und welche scheiß Liebe umfasst da was? Meine Güte. Allumfassend. Alldurchdringend. Ständig so ein Sexmonster-Liebe. Die durchdringt ständig alles. Penetriert andauernd. Von links, von rechts. Die durchdringt mich von unten, von oben. Von allen Seiten durchdringt mich der Scheiß. Mann. Die alldurchdringende. Sexmonster. Ja, man muss es wirklich mal sich vorstellen. Diese Worte, die man so benutzt werden und in Büchern verhüllst und verbogen. Allumfassende. Alldurchdringende. Gott. Nein. Was das alles sein muss, es muss allumfassend sein, es muss bedingungslos sein, ständig diese Standards aufzuführen und Bedingungen, es muss bedingungslos sein, aber das ist Bedingung. Ja. Aber hör mal. Steht aber los dahinter. Aber jetzt geht's aber los. Und was bedeutet das? Was ist hier los? Ja. Nein, was ist hier los? War immer in der Kneipe, wenn einer rein. Was ist hier los? Alles, was nicht angebunden ist. Das ist hier los. Ich habe mal den Cohn gefragt, wenn du Cohn nach der willenlosen Liebe, da ging es ja wie ein Affe auch nicht los. Du willst ja nur alles tun, was du willst und dafür trotzdem geliebt werden. Das war deine Antwort. Das war aber ein Wort. Und was machen wir jetzt damit? Danke. Ist das jetzt dein Kriegsberichterstattung? Nichts Neues. Ich habe auch mal was erlebt. 72. Ich habe mit Andrew Cohn, 84 in Berlin, damals noch, ist er auf mich losgegangen. Ich habe ihn dazu gebracht, dass er aufgestanden ist, auf mich gestürzt. Ich wieder. Das, solche Geschichten erzählt er mir ständig. Mit Zemmerpaar habe ich ihn draußen abgepasst und dann ist das und das passiert. Und seitdem spricht er nicht mehr mit mir. Der spricht nicht mehr mit mir. Haha. Der Arthur ist immer ganz stolz über seine Erfolge. Was er alles geschafft hat. Im Schützengraben der esoterischen Linie. Aber der behält auch alles. Das ist wie ein laufender Berichterstattung vom Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, 70, 71. Irgendwann noch. Otto Mühl, die Berichte musst du immer anhören. Ja. Er wollte noch eine Apotheke neben der Apotheke von Otto Mühl, weil er wusste, die sogenannten Nebenerscheinungen, Nebeneffekte von zu viel, was auch immer, nächtliche Aktivität bedeutet, viel Antibiotika. Hat er mir alles erzählt. Ich weiß genau Bescheid. Naja. Allumfassende Liebe, Otto Mühl. Ja, das ist allumfassend. Der Kinder, er hat ja keine Unterschiede gemacht. Zwischen Altersunterschiede gab es für ihn nicht. Allumfassend, einheitsmäßig. Er hat gepudert, was gepudert werden konnte. Das war sein Lehrer. Guck ihn dir an. Das kommt aber raus. Müde, Hämorrhoiden. Was? Wollt ihr das? Aua, aua, aua. Ihr darf aber auch nichts erzählen. Denn was? Ihr darf aber auch nichts erzählen. Ich bin bei mir kommt das geht einfach wieder irgendwo hin. Nennt man das jetzt allumfassende Einheit? Ich erzähle allen alles? Was man mir erzählt, ist, ich bin da wie, es gehört doch allen, oder nicht? Ich denke, wir sind hier nicht, wir sind alle eins. Wir sind alle eine große Familie der Einheit und wir können uns alles mitteilen. Also was man mir erzählt, so erzählt man der Welt. Das weiß jeder. Da ist bisher jeder vorsichtig geworden nach einer Zeit. Da können wir nie davon ziehen. Geheimnisse, was sind das? Das sind die schönsten Sachen, die man ausversauen kann. Wenn du mir sagst, erzähl doch einmal das und das, dann bin ich bestimmt ruhig. Gib das mal weiter. Ich kriege immer solche E-Mails, verteil doch mal unter deinen Schülern die und die Botschaft. Die kriegen wir nie. Da kriegt bestimmt keiner was von mir. Ja, von irgendwelchen neu gegründeten Gruppen von Advaita, Freunden der dritten Generation der Untertassengesellschaft von links oder so. Oder Ishtava von Neuseeland, der dann eine Gewerkschaft der Erwachten gründen wollte. Muss man oder was? Eine Gewerkschaft für Erwachte, weil es zu viele Halberwachte gibt, die jetzt rumlaufen und das immer sehr. Das stimmt, das ist jetzt nicht gelogen. Ich lüge gern, aber es ist jetzt nicht gelogen. Die wollten eine Gewerkschaft auch machen, weil die Konkurrenz zu groß wurde von sogenannten Halbseidenden, Halberwachten. Dann sollte dann ein Gremium gebildet werden, wo die sich vorstellen mussten und die dann eine Erlaubnis kriegen mit Urkunde. Das ist klar. Erleuchtungsschein. Ja. Ist wie so ein Erleuchtungstüff. Ein Erleuchtungstüff. Mit Plakette, mit Ablaufdatum. Wieder Vorführung in 2 Jahren. Das hat Andrew Cohen und sein Freund schon vor 15 Jahren versucht. Das ist eine schöne Geschäftsidee. Nee, das ist Konkurrenzvermeidungstaktik. Weil die haben Angst gehabt, dass sie nicht mehr genug verdienen. Ja. Zu viele. Das nennt man. Wie teuer sollte das sein? Wie teuer? Ja. Die wollten erstmal Mitglieder sammeln, damit die Kraft der Masse der Erleuchteten alles Unerleuchtete verdrängen. So ein halber Leuchtete. Aber sollte ich mich dann geehrt fühlen, dass er mich angeschrieben hat, oder was? Gott, der wusste aber nicht, wen er da angeschrieben hat. Hilf mir Gott. Eine Gewerkschaft Advaita-Fürsten. Das ist so, als wenn du jetzt nach Tiro gehst und da sitzen in jedem Teehaus die ganzen Advaita-Fürsten rum und wissen alles besser, was Ramana gemeint hat, was er jemals gesagt hat. Und jeder ist der Experte von allem. Diese Schei-Experten. Meine Güte. Ja, und dann haben sie solche Regeln aufgestellt, wie sich einer zu verhalten hat, wenn es so oder so wäre. Das und das muss so sein, das muss so sein. Das ist wie eine Religion geworden. Das ist so ein Ramaismus. Ramanaismus. Meine Güte. Keine Chance. Was machen? Nee. Du bestimmt nicht. Du hast ja auch Mann gesagt, ne? Zwei Erleuchtete auf dem Fahrrad, der hat Vorfahrt, das sollte geregelt werden. Hat er jetzt eine Zandern-Idee? Aber so. Einer fährt in die Richtung, in die andere Richtung, auf dem Tandem. Jeder strampelt in verschiedenen Richtungen. Das nennt man Stille. Komm nicht vom Fleck. Ausgeglichene Beziehung. Gleichkräftige Menschen treten in die verschiedenen Richtungen, nennt man Ehe. Man kommt nicht von der Stelle. Man bleibt meistens in einer Wohnung, in einer Umgebung. Man ist gegründet, begründet, Grund, man hat Grund. Man muss erstmal 4 Wochen durch unterhalten, wo die Gardinen hinkommen. Genau. Das sieht so aus, dass wir das immer entscheiden müssen. Das sind Einheitsentscheidungen. Damit sich auch jeder wohlfühlt dabei. Man macht nicht rot und nicht blau, man macht dann so ein rot-grün-blau. Was eigentlich keiner mag, aber das ist so eine Kompromisslösung. Gemeinsam reingeführt. Man macht auch kein Mädchen oder Jungen, man macht einen Zwitter. Wenn man schafft. Aber keiner wollte ihn. Aber doch. So viel über Einheit. Oder Demokratie der Einheit. Oder Einheitsentscheidung. Wie hat man ja hier in unserem Umfeld den Einheitsstaat? Kommunismus nennt man das. Tag ist zu Ende. Jeder muss 1 Euro zahlen. Wir dürfen manchmal zusammen machen. Da schämt sich deine Mutter wieder. Wird ganz rot. Rambazamba. Ja, so, letzte Frage zur letzten Soße. Einheit, Zweiheit, alles klar? Du bist einheitsbereit? Ein Brei, ein Körper mit Soße. So, letzte. Keine Fragen mehr oder noch irgendwas? Oder alles passiert? Bitte? Was ist es? Nochmal? Frustrieren. Ich hab Wurstig verstanden. Frustrierend. Frustiert. Frustration. Frustig, frustig, tralalalala. Ja, ist doch mal ein schöner Karnevalssong. Frustig, frustig, tralalalala. Heute Frust, morgen Frust, tralalalala. Ja, was das immer für eine Aussage ist, ne? So als wenn man was ganz Schwerwiegendes hat. Mann, ist das frustig. Jetzt habe ich aber was politisch total Schweres aus mir rausgedrückt. Ich bin total frustriert über mein frustrierenden Leben. Mann, ist das frustig in meiner ganzen Daseinsform. Morgens stehe ich frustig auf und abends gehe ich frustig ins Bett. Mann, ist das frustig. In diesem Sinne. Schlaf gut, wenn ihr schlafen könnt.